alles okay? Schnief. Echt? Du heulst? Würd mich am liebsten umbringen. Sag sowas nicht. Tu ich aber. Bombig von T.C. Boyle. Aus dem Amerikanischen von Dirk van Gusteren. Wenn wir einen Hubschrauber hätten, oder besser noch eine Drohne, könnten wir über Haley Flaglers Schulter schweben und ihr beim Schreiben zusehen, aber wir haben weder einen Hubschrauber noch eine Drohne, also tun wir das nicht. Stattdessen, und weil die Fiktion es uns gestattet, begeben wir uns direkt in ihren Kopf und versuchen, die niederschmetternde Grässlichkeit dieses Augenblicks zu ermessen, indem sie in Talar und Doktorhut unter den 332 Absolventen des Hibernia College of Arts and Science in Hibernia, New York, steht, wo die Bäume nach der langen, bitteren Kälte des Winters ihr erstes zartes Grün entfalten. Sie ist mehr als gestresst. Sie ist in Panik. Sie keucht und ihre Daumen über dem Tastenfeld zittern. Als sie entnervt von ihrem Handy aufblickt, ist die erste Person, in deren Augen sie sieht, Stephanie Joyner, mit der sie im vergangenen Frühjahr in Lyrik 1 war und die Null-Style und ein Gehirn von der Größe eines Schokoriegels hat, nichtsdestoweniger aber vor ihr steht, in Talar und Doktorhut, das Haar sorgfältig frisiert und mit Schellack fixiert, im Begriff, ihren akademischen Grad zu empfangen. »Hallo«, sagt Stephanie und kommt auf sie zu, sodass Haley den Screen ihres Handys verdecken muss, was für einen peinlichen Moment sorgt. Irgendjemand ist schon angesäuselt und ruft »Endlich frei!«, worauf eine kleine Welle kichernder Heiterkeit durch die Menge läuft. »Oh mein Gott«, zwitschert Stephanie und will sie tatsächlich nach Haleys Hand greifen oder sie gar umarmen? »Ich meine, es kommt einem vor wie eine Ewigkeit, findest du nicht?« Ihre Kontaktlinsen haben eine eigenartige Tönung, viel zu blau, aber ihre Augen wirken wie Laser. »Ich wusste gar nicht, dass du doch noch«, sagt sie, will das aber nicht vertiefen und hält inne. Sie strahlt selbstzufrieden, die Laser durchleuchten Haley und dann sagt sie »Gratuliere«. Und mit einem kurzen Trappeln der weißen Plateauschuhe, die nur hervorheben, wie dick ihre Knöchel sind, fügt sie den üblichen Refrain hinzu »Wir haben's geschafft, ist das zu fassen?« Jedes Wort ist ein Nagel. Und diese Tussi, dieser Niemand mit dem aufgemalten Lächeln, ist eine Nagelpistole. Und dieser Ort, der First Niagara Bank College Hof mit dem hochaufragenden, von unterbezahlten, illegalen Einwanderern errichteten weißen Zelt, ist der grässlichste Ort, an dem Haley je gewesen ist. Am liebsten würde sie zuschlagen, ihre Tasche schwingen wie einen, wie hießen die Dinger noch? Wie einen Morgenstern und dieses idiotische Lächeln von Stephanie Joyners Gesicht wischen, aber dafür ist jetzt keine Zeit. Und so schwenkt sie bloß entschuldigend ihr Handy, wendet sich ab und schickt die nächste Nachricht an ihre beste Freundin Janelle Esposito, die am Bard College in Annandale-on-Hudson ist und ihre Urkunde erst am kommenden Wochenende kriegen wird. »Hol mich hier raus.« »Würde ich gern.« »Ich bin verzweifelt.« »Bleib ruhig, wird schon.« »Nein, nein, meine Mutter ist da.« »Ich denke, die kommt nicht.« »Ich muss was tun.« »Was denn? Es ihr sagen?« »Lieber sterb ich.« »Tu so, als wär nix. Wer merkt das schon?« »Sie hat gesehen, dass ich nicht auf der Liste bin.« »Na und? Passiert eben.« »Ich glaube, ich bring mich um.« »Hör auf mit dem Scheiß.« »Echt?« Hätte nie gedacht, dass ich mir mal ein Massaker wünschen würde. Hä? Echt? Solange sie zurückdenken konnte, hatte ihre Mutter immer auf ihr herumgehackt. Ihr Lieblingsthema, du schiebst alles auf die lange Bank. In der Grundschule, in der Highschool und jetzt auf dem College. Du schiebst alles auf die lange Bank. Na gut, schuldig im Sinne der Anklage. Aber wer tat das denn nicht? Das eigentliche Problem war nicht sie, sondern Nathaniel Hawthorne. Damals, im September, als sie das Pflichtseminar Amerikanische Literatur nicht mehr hatte aufschieben können, hatte sie sich bei Professor Dugan eingeschrieben und die erste Lektüre war Der scharlachrote Buchstabe gewesen, ein Buch, aus dem sie so wenig schlau wurde, als wäre es auf Chinesisch geschrieben. Aber es gibt eine geheimnisvolle Macht, einen so unwiderstehlichen, schicksalhaften inneren Zwang, wodurch fast jeder Mensch gezwungen wird, an dem Ort zu verweilen und wie ein Gespenst dort umzugehen, wo ein großes und ergreifendes Ereignis seinem Leben sein Siegel aufgedrückt hat, umso unwiderstehlicher, je dunkler dieses war. Das war kein Witz, sondern schlicht sterbenslangweilig, und so hatte sie die Lektüre immer weiter aufgeschoben und schließlich nicht mal mehr den Versuch unternommen, ihre Hausarbeit mit Hilfe von Write My Paper Here und Best Term Paper Service zu schreiben, und so war eins zum anderen gekommen, und der Schamfaktor hatte dazu geführt, dass sie überhaupt nicht mehr in Professor Dugans Seminar gegangen war, worauf sie alle anderen Veranstaltungen, sogar den Poetry Workshop, ebenfalls hatte streichen können, denn die fanden allesamt in Fenster Hall statt, und sie hatte nicht riskieren können, Professor Dugan über den Weg zu laufen, der sie durch seine flaschenbodendicken Brillengläser angestarrt und gefragt hätte, wann er mit ihrer Hausarbeit rechnen könne, oder besser, ob überhaupt. Außerdem hatte sie ungefähr zu dieser Zeit Connor Hayes kennengelernt und sich bis über die Ohren in ihn verknallt und immer nur mit ihm zusammen sein wollen. Sie hatte sich mit ihm durch die warmen, endlos langen Spätsommerabende treiben lassen, als die Bäume ihre Schatten in tausend bebenden Variationen auf den grünen Rasen des Collegehofs geworfen und die beiden beliebtesten Studentenbars, Elsie's und The Study Hall, ihre Happy Hour auf den ganzen Tag ausgedehnt hatten. Und dann die anderen Bars in der Umgebung, zu denen Connor sie auf dem Sozius seiner türkisgrünen Triumph gefahren hatte, damit sie sich über die Schaumkronen auf ihren Biergläsern freuen und Erdnüsse aus der Schale pellen und schmusen und lachen und das Gefühl haben konnten, das Leben sei etwas Großes, Weites, keine Schuhschachtel, in die man mit Nathaniel Hawthorne und Jonathan Edwards gesperrt war. Herrgott, das Studium war schon schlimm genug, aber Professor Dugans Seminar hatte ihr den Rest gegeben, sie regelrecht fertig gemacht. Dieses ganze Zeug war so sinnlos, so idiotisch, und dann war Connor gekommen. Und das war's dann gewesen. Was hatte sie ihrer Mutter erzählt? Nichts. Das Studium lief prima, alles war prima, und wenn sie ein bisschen niedergeschlagen klang, dann nur, weil sie so viel lernen musste. Das geht vorbei, Schatz, hatte ihre Mutter gesagt. Setz dich nicht zu sehr unter Druck. Du weißt ja, ganz gleich, wie dunkel es ist, am Ende des Tunnels ist ein Licht. Der Mai kommt schneller, als du denkst. Hallo, Hale! Sie steht inmitten der Studenten und sieht stirnrunzelnd auf ihr Handy, als jemand anders sich neben sie schiebt und ihren Namen sagt. Ein großer Typ. Und sie blickt in das Gesicht von Tall Hauser, der früher Connors bester Freund war, bevor Connor mit ihr Schluss gemacht und Tall aufgehört hat, Connors bester Freund zu sein, damit er ohne größere Komplikationen mit ihr ausgehen kann, und das ist schon okay, weil sie ihn mag, auch wenn sie ihn nicht besonders attraktiv findet. Aber seit einem Monat ist sie in zunehmender Dauerpanik, kommt kaum noch aus dem Bett, isst nichts als Instant-Nudeln mit Krabbengeschmack und schläft 14 Stunden am Tag, und so hat sie ihn auf Abstand gehalten. Er ist über 1,90 groß und dünn. Sein Talar hängt an ihm wie ein Leichentuch, wie etwas, das Hawthorne getragen hätte, und er hat seinen Doktorhut schräg in die Stirn gezogen, was irgendwie komisch aussieht und sie unter anderen Umständen vielleicht aufgemuntert hätte, sie jetzt aber sprachlos macht. »Cool, dass du es auch geschafft hast«, sagt er und wedelt mit den weiten Ärmeln, als wollte er abheben und eine Runde durchs Zelt drehen. »Du musst ja schwer geschuftet haben, um all diese ausstehenden Hausarbeiten, ja«, sagt sie. Und dieses Wort, diese eine Silbe, ist wie der Kern einer sauren Frucht, die sie unzerkaut geschluckt hat. »Alles in Ordnung?« Er beugt sich zu ihr hinunter, sein Gesicht ist beinahe auf derselben Höhe wie ihres. Die Arme baumeln und seine Schultern sehen aus wie Zeltpfosten. »Ich meine, du siehst etwas... Hast du schon ein bisschen vorgefeiert?« »Alles okay«, sagt sie, und jedes Wort ist eine Hand, die ihr die Kehle zudrückt. »Es ist bloß... meine Mutter, du weißt schon.« »Erzähl.« Er lächelt. Sein Lächeln ist das Beste an ihm, aber er ist nicht Connor, Und er wird es nie sein. Er hält sie nur auf. Und das macht sie noch angespannter, als sie sowieso schon ist. Denn sie muss sofort handeln und sie sieht einfach keinen anderen Ausweg. Er redet und redet. Seine beiden Eltern sind auch da und drei seiner Großeltern und seine kleine Schwester und Tante und Onkel und ein halbes Dutzend Cousinen und Cousins. Und er will sich ja nicht beklagen, aber am liebsten würde er jetzt mit den anderen zu Elsies gehen und feiern und sich besaufen. Er quatscht noch mehr. Viel mehr. Aber sie hört gar nicht zu. Sie ist viel zu nervös. Sie bringt die Worte nicht heraus, die Worte, die sie noch in dieser Minute in ihr Handy sagen wird. Sie schrillen in ihrem Kopf wie Alarmglocken. Überall ringsum sind Menschen und irgendein Dekan oder so versucht, sich Gehör zu verschaffen und sagt, dass alle ihre Plätze einnehmen sollen, damit man das Publikum hereinbitten kann. Und ihr wird bewusst, dass Ton sie noch immer anstarrt. Und sie kann nicht anders, sie muss das jetzt hinter sich bringen. Was? Fährt sie ihn an und er weicht tatsächlich einen Schritt zurück. Ich habe gesagt, sehen wir uns nachher da, bei Elsies, oder hast du deine Familie an der Backe? Sie gibt ihm keine Antwort, denn sie ist gar nicht mehr da. Sie hat sich in Bewegung gesetzt, ihr Talar flattert und bauscht sich, als sie durch die Menge von Menschen eilt, die sie größtenteils kennt, und auf den Ausgang zusteuert, wo man ein paar Toilettenkabinen aufgestellt hat, damit sie ein bisschen ungestört sein kann, und die Worte, die sie nicht herausbringt, gehen ihr wie ein Mühlrad im Kopf herum, als hätte ihr Gehirn einen Kurzschluss. In dem Zelt auf dem First Niagara Bank College Hof ist eine Bombe. Habt ihr gehört? Eine Bombe. Ich hab's getan. Was getan? Bombenalarm. Hä? Bist du noch da? Du machst Witze. OMG, ich habe einen Puls von 10.000. Was soll das heißen? Ich hab's getan. Echt? Ich bin sprachlos. Ganz echt. Ganz echt? Hey, was machst du bloß? Ich sag doch, ich bin verzweifelt. Und jetzt kommt wirklich Bewegung in die Sache. Denn der Dekan oder wer immer er ist, der Präsident vielleicht, geht zum Mikrofon und klopft mit seinem dicken Finger darauf. Es rumpelt dumpf. Alle wenden sich zur Bühne und dann sagt er: Achtung, Absolventen! Die Menge verstummt. Und im selben Augenblick, als hätte das Summen der Gespräche ihn bisher unterdrückt, steigt Parfümdunst auf wie ein Nebel, der ihr die Luft nimmt. Vera Wang, Dolce & Gabbana, Juicy Couture. Und ihr Magen krampft sich so schnell und heftig zusammen, dass sie glaubt, sich gleich auf diesen von illegalen Einwanderern über Nacht verlegten Holzboden übergeben zu müssen. Wir haben soeben erfahren, dass eine außergewöhnliche Situation eingetreten ist, zischt der Dekan aus den Lautsprechern. Sein Gesicht ist ein faltiger, weißer Sack, den die Fliege an seinem Hals verschließt. Wir werden dieser Sache auf den Grund gehen, das kann ich Ihnen versichern, und ich finde das gar nicht komisch, Leute, ganz und gar nicht. Was empfindet sie? Eine vollkommene Umkehrung, eine Wende um 180 Grad. Sie ist mit einem Mal so high wie noch nie zuvor. Endorphine fließen durch ihren Körper und lassen ihn vibrieren. Und sie sieht es schon vor sich, das Abendessen mit ihrer Mom und Tante Cici, die den ganzen weiten Weg von North Carolina hierher gekommen ist, um dabei zu sein. Wie gemein, dass uns einer den Tag versaut hat, wird sie bei der ersten Margarita, on the rocks und ohne Salz sagen. Irgendein Scherzkeks, irgendein Idiot, aber dann krieg ich die Urkunde eben per Post. Die Hauptsache ist doch, dass wir hier zusammensitzen. Stimmt's? Stimmt's, Mom? Stimmt's? Tatsache ist, sagt der Dekan, dass wir eine Bombendrohung erhalten haben. Ein Augenblick der Entgeisterung und dann bricht ein Tumult aus. Man keucht, man schreit und flucht, als wäre der ganze Hof mit Bilgewasser gefüllt und als würden sie allesamt darin ertrinken. Die Gesichter ringsum sind mehr als hässlich, eigentlich eher jämmerlich. Die Leute schnappen nach Luft, fuchteln mit den Armen, holen ihre Handys raus, um vollkommen gedankenlos zu filmen, was gerade passiert oder passieren könnte. Wir müssen also, fährt der Dekan fort, und es tut mir leid, aber es bleibt uns nichts anderes übrig. Die Veranstaltung absagen, schreit sie im Hallraum ihres Schädels. Wir müssen sie leider absagen, und ihr geht jetzt nach Hause zu euren Eltern und Familien oder wem auch immer. Wir müssen die Veranstaltung in die Thrillkult Arena verlegen. Trotz des Mikrofons muss der Dekan die Stimme erheben, um den allgemeinen Lärm zu übertönen, und er gibt sich große Mühe, Ruhe und Gelassenheit zu verbreiten. Das bedeutet, dass wir uns dort in genau... Ungläubig sieht sie, wie er den weiten Ärmel des Talars hochstreift und einen Blick auf die Uhr wirft. 1 Stunde und 15 Minuten einfinden werden. Die Zeremonie wird also um... Stöhnen, Rufe, Unruhe. 7:00 Uhr beginnen. Haben das alle verstanden? Soll das ein Witz sein? Eher nicht. Und jetzt? Weiß nicht. Meine Mom tobt. Willst du es ihr sagen? Bist du verrückt, dass ich gelogen habe und dann die Bombendrohung? Nicht die Bombe. Wenn du das einem sagst, gehst du in den Knast. Scheiße, sag das nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Irgendwann musst du es deiner Mom sagen. Besser gleich. Auf keinen Fall. Auf jeden. Sorry, muss los. Draußen warten dann die 5000 Menschen darauf, sich ins Zelt zu begeben. Etwa 15 Verwandte und Freunde für jeden Absolventen. Und die sind absolut nicht begeistert, quer über den Campus zur Thrillkult Arena gehen zu müssen. Der Sporthalle, die das College, was sie natürlich nicht wusste, stets als Ausweichquartier für den Fall eines Tornados, eines schweren Gewitters oder irgendeines anderen unvorhergesehenen Ereignisses bereithält. Für den Fall einer Bombendrohung oder eines Atomangriffs. Was in ihren Augen besser wäre als das hier? Alles wäre besser als das hier. Sie ist mitten unter den Absolventen, die zum Hinterausgang drängen. Der Dekan und ein Dutzend andere Verantwortliche, zum Beispiel Miss Krenz, die Sportlehrerin, die die Fußballerinnen trainiert und ein Gesicht wie ein zu stark aufgepumpter Fußball hat, treiben sie vor sich her und achten darauf, dass sie zusammenbleiben, sicherheitshalber, nur für den Fall, dass die Drohung sich als wahr erweist, was sie in 99% der Fälle nicht tut, aber das College kann kein Risiko eingehen. Natürlich nicht. Also ist Haley eingezwängt und schwitzt. Es muss über 30 Grad warm sein und ihr Puls geht so schnell, dass sie fürchtet, gleich einen Herzanfall zu kriegen. Und dann sind sie draußen, im Sonnenschein. Überall Bäume und die Luft ist kühl und frisch. Und aus dem Nichts taucht wie eine Cruise Missile ausgerechnet Stephanie Joyner auf, reckt das Gesicht in ihr Blickfeld und kräht. Ist das zu fassen? Ich meine... Sie stapft in ihren riesigen Schuhen, die wie weiße Ruderboote auf dem grünen Fluss des Rasens sind, neben Haley her. Wie tief kann man eigentlich sinken? Du denkst, es gibt gar keine Bombe? Stephanie sieht fast beleidigt aus. Soll das ein Witz sein? Das war bloß ein Arschloch von irgendeiner Verbindung, der sich für unheimlich witzig hält. Und was ist mit Terroristen? Terroristen? In Hibernia? Hier gibt's im Umkreis von 500 Kilometern keinen einzigen Moslem. Naja, sind ja nicht alle Moslems, sagt sie und hält mit Stephanie Schritt, während sie doch eigentlich irgendwo hin will, wo sie ungestört ist. Denn sie weiß jetzt, was sie zu tun hat. Natürlich weiß sie das. Sie muss nochmal anrufen, denn hier sind überall Bomben versteckt. Ist denen das nicht klar? Natürlich auch in der Thrillkult Arena. Ich meine, was ist mit Columbine? Oder wie diese Schule hieß, du weißt schon, in Connecticut? Stephanie? Und wieso hat die sich eigentlich an sie gehängt? Hat sie keine Freundinnen? Sieht sie nur an, ohne ihre Schritte zu verlangsamen. Stapf, stapf, stapf. Da brauchen wir gar nicht lange zu diskutieren. Das ist irgendein bescheuerter Streich. Jede Wette. Terroristen, beharrt Haley oder versucht es jedenfalls. Klingt aber nicht besonders überzeugend, denn immerhin hat Stephanie ja recht, ob sie es nun weiß oder nicht. Was schreien sie immer, diese Terroristen? Allahu Akbar. Warum rennt nicht irgendein bärtiger Kerl über den Campus und schreit Allahu Akbar, damit sie es nicht tun muss? Stapf, stapf, stapf. Es wäre beinahe komisch, wenn sie nicht gleich einen Herzanfall kriegen würde. Allgemeines Murmeln und Murren. Die ganze schwarz gewanderte Menge bewegt sich wie eine Viehherde über den Rasen, getrieben und zusammengehalten von Miss Krenz und einem Dutzend anderer Profs, denn die College-Leitung hat jetzt Angst und sie müssen zusammenbleiben. Sonne, Bäume und Eltern sind irgendwo hinter ihnen und mit einem Mal bricht Haley aus der Menge aus und geht auf das nächstgelegene Gebäude zu. Maury Hall, wo die Ingenieurswissenschaften untergebracht sind. Sie ist vielleicht einmal in ihrem Leben dort gewesen und plötzlich ist sie scheißwütend. Warum hören die nicht auf sie? Sie muss allein sein. Sie hat einen Herzanfall. Sie hält ihr Handy in der Hand. Aber da kommt Miss Krenz über den grünen Rasen getrabt und schneidet ihr den Weg ab. Nein, nein, ihr müsst zusammenbleiben, ruft sie, als sie noch 20 Meter entfernt ist. Und dann etwas weniger energisch, bis alles geklärt ist. Anordnung des Dekans. Für einen Augenblick hängt alles in der Schwebe. Dann ist Miss Krenz da und steht vor ihr. Komm, sagt sie und bestimmt erkennt sie Haley nicht, oder doch? Haleys letzter Sportunterricht ist 3 Jahre her und damals war sie keine Leuchte und hat nie rausgefunden, wie man vom Barren springt, ohne auf dem Hintern zu landen. Komm, sagt Miss Krenz. Ich weiß, es ist schwer, aber wir müssen... Ich muss aufs Klo, sagt Haley. Miss Krenz, im Gegensatz zu allen anderen Sportlehrerinnen auf diesem Planeten, trägt sie ihr Haar lang. Und wenn ihr Gesicht nicht so aufgedunsen wäre, könnte sie beinahe attraktiv sein. Und vielleicht hat sie ja früher mal besser ausgesehen. Kann es nicht glauben. Wir sind gleich in der Arena. Ein Notfall. Die Absolventen marschieren vorbei und mustern sie neugierig, als gäbe es heute nicht schon genug Ungewöhnliches. Miss Krenz lässt sie gehen. Aber pass auf, ja? Sagt sie, dreht sich um und trabt zu den anderen. Im Toilettenraum am Ende eines kühlen, nach Bonawachs riechenden Korridors mit gewölbter Decke und gerahmten Fotos von bebrillten Männern in Laborkitteln schließt Haley die Tür ab, geht in die letzte Kabine, deren Tür sie ebenfalls verschließt, hält zitternd das Handy und tippt die Nummer ein. Schon nach dem ersten Läuten meldet sich jemand, ein Mann, derselbe Mann, mit dem sie vor einer halben Stunde gesprochen hat. Seine Stimme ist tief und angespannt. Hallo? Ich hab's euch gesagt, sagt sie. Ich hab euch gewarnt. Es sind überall Bomben, auch in der Arena. Wenn ihr die Feier nicht absagt... Und hier zögert sie. All die miesen Drohungen aus all den miesen Filmen, die sie gesehen hat, purzeln in ihrem Kopf herum. Wird es hässlich, sagt sie schließlich und legt auf. Die freien Tage an Thanksgiving waren die schlimmsten. Sie fuhr nach Hause, um so zu tun, als wäre alles in Ordnung und sich ihre Mutter anzuhören, die ihr ständig sagte, wie stolz sie auf sie sei, die erste in der Familie mit Universitätsabschluss und ob sie sich vorstellen könne, was das für sie bedeute. Haley nahm sogar einen Haufen Bücher mit und zog sich mit dem Laptop in ihr Zimmer zurück, um den Schein aufrechtzuerhalten, wenn sie sich nicht mit irgendwelchen Freundinnen und Freunden aus ihrer Highschool-Zeit traf, die inzwischen ebenfalls auf irgendwelchen Colleges waren, aber auch denen sagte sie nichts. Ihre Mutter fragte immer wieder, ob sie auch genug Geld für Bücher, Tutorien und die Miete habe, und sie antwortete, ja, sie komme ganz gut über die Runden, da sie sich mit 2 anderen Studentinnen eine Wohnung außerhalb des Campus teile, aber die regelmäßigen Schecks seien eine große Hilfe und das Geld reiche wirklich aus. Fand sie es gut, ihre Mutter anzulügen? Nein. Sie bemühte sich auch ehrlich, ihren Rückstand aufzuholen. Anfangs jedenfalls. Aber dann, nach den Weihnachtsferien, machte Connor einfach Schluss und fing was mit Chrissy Fortgang an, einer hochnäsigen, blonden Schnepfe, deren Vater die Hälfte der Baumärkte in New York und Vermont gehörten, und sie versank in einer Depression. Tiefer und immer tiefer, bis sie sich selbst hasste und gar nicht mehr aus dem Bett kam und sich für eine Weile, im Februar, das war der Tiefpunkt, nicht mal mehr bei Elsie's oder in der Study Hall zeigte. Es war, als wäre sie in einem Gefängnis eingesperrt, und wenn sie tatsächlich mal ausging, machte es ihr keinen Spaß, denn sie wusste, dass sie früher oder später Connor sehen würde, mit oder ohne Chrissy Fortgang, und fürchtete, dass sie damit nicht zurechtkommen würde. Der Frühling, der ihr immer das Gefühl gegeben hatte, als würde ihr Leben neuen Schwung bekommen und da stünde ihr die ganze Welt offen, kam ihr vor wie ein Sargdeckel. Und weil sie es nicht über sich brachte, ihrer Mutter unter die Augen zu treten, fuhr sie in den Frühjahrsferien nicht nach Hause und auch sonst nirgendwohin. Während ihre beiden Mitbewohnerinnen auf St. Thomas Sonne tankten, blieb sie in ihrem Zimmer und hasste sich selbst. In dieser Woche war sie so fertig, dass sie es sogar noch einmal mit Hawthorne probierte. Als könnte das helfen, als könnte es ihr gelingen, den großen Stein, den Professor Dugans Seminar darstellte, von ihrer Brust zu wälzen und dann vielleicht auch den Rest aufzuholen. Aber dazu kam es nicht, denn Hawthorne war so unzugänglich, so langweilig wie eh und je. Und es war ihr ein Rätsel, warum er als großer amerikanischer Schriftsteller galt, selbst wenn das Leben zu seiner Zeit langsamer und ländlicher gewesen war und die Leute nicht so viel Auswahl gehabt hatten. Hätte ich auch einen Freund, und wäre es mein schlimmster Feind, zu dem ich, des Lobes aller anderen müde, mich täglich flüchten könnte, um von ihm als schlimmster aller Sünder erkannt zu werden, ich glaube, meine Seele könnte sich dabei lebendig erhalten. Gerade so viel Wahrheit würde mich erretten. Aber so ist alles Falschheit, alles Leere, alles Tod. Na gut, dann stirb doch endlich. Bist du da? Ja, aber ich traue mich gar nicht zu fragen. Alles okay? Nein. Hast du wirklich nochmal angerufen? Was sollte ich denn machen? Du bist verrückt. Die reagieren aber nicht. Es passiert gar nichts und meine Mom ist auch da. Keine Panik. Weißt du was? Ich hätte wirklich eine Bombe. Dies ist der schlimmste Augenblick, den sie oder irgendjemand sonst je erlebt hat. Zwar gibt es am dunklen Rand ihrer Fantasie jede Menge Bilder von Flüchtlingen und Völkermordopfern, von Krankheit und Hunger, die sie in dieser hochaufragenden Basketballarena und der Sicherheit und Privilegiertheit, die sie verkörpert, umwirbeln, aber man muss das im Verhältnis betrachten. Das alles zählt jetzt nicht. Nicht die Kätzchen, die im Tierheim auf den Tod warten und für die sie als Schülerin Unterschriften gesammelt hat und auch nicht die auf Sozialhilfe angewiesenen Mütter von Zika-Babys oder sonst irgendwas. Sie würde sie allesamt opfern, sofort, hier und jetzt, wenn diese Idioten sie nur ernst nehmen würden. Nur heute. Mehr will sie ja gar nicht, nur dieses eine Mal. Die sind doch schließlich für die Sicherheit verantwortlich, oder? Sind die etwa taub? Ist es ihnen egal? Was, wenn irgendein Verrückter tatsächlich eine Bombe gelegt hätte? Was dann? Sie sitzt jetzt als eine von 332 Absolventen auf einem der glänzenden weißen Klappstühle, deren Lehnen sich, soweit ihr Auge reicht, vor den schwarzen Talaren wie Muscheln ausnehmen, und im Moment geschieht gar nichts. Es riecht nach Ausdünstungen, Eau de Cologne und dieser Parfümmischung und nach Kaugummi. Alle kauen Kaugummi, denn die Atmosphäre ist angespannt. Die Unterhaltungen der Zuschauer auf den Tribünen sind ein leises Summen. Es erinnert sie an die Wespen, die an heißen, stillen Sommertagen über die Wiese hinter dem Haus flogen. Und die Studenten rechts und links wirken ernst und in sich gekehrt, denn die ausgelassene Feierstimmung hat sich längst verflüchtigt. Sie will schreiben. Sie muss schreiben. Es ist so unerlässlich wie atmen. Janelle ist der einzige Mensch auf der Welt, der weiß, wie es ihr jetzt geht. Und sie braucht sie mehr als alles andere. Aber sie kann ihr jetzt nicht schreiben. Sie wird ihr nicht schreiben, denn dies ist der alles entscheidende Augenblick. Jetzt muss es passieren. Und warum sagen sie die Sache nicht ab? Warum sagt der Dekan nicht? Aber da ist er. Zusammen mit einem ganzen Trupp von Würdenträgern, alten Leuten mit weißen Haaren und roten Ohren, mit Ketten und Schärpen, erhebt er sich von seinem Platz in der ersten Reihe. Und die Frau da muss diese Politikerin sein, die angeblich die Rede halten wird, obwohl noch niemand je von ihr gehört hat und... Aber schon wieder, immer diese Unterbrechungen. Anfangs hat sie die beiden Männer in Uniform gar nicht bemerkt. Sie sind nicht vom Sicherheitsdienst, sondern von der Polizei. Echte Polizisten, die nicht wie die Würdenträger zur Bühne, sondern an den Sitzreihen entlang gehen. Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen, denkt sie und kapiert es noch immer nicht. Noch nicht. Erst als die beiden immer näher kommen, nebeneinander, hoch aufgerichtet, mit wachsamem Blick, als würden sie etwas suchen, erst als sie an der Reihe stehen bleiben, in der sie sitzt, auf dem sechsten Platz von links. In der Zeit mit Connor, Besonders in den ersten Tagen und Wochen fühlte sie sich freier als je zuvor, denn sie war verliebt. Ja, aber nicht nur in ihn, sondern auch in das, was er verkörperte. Soweit sie zurückdenken konnte, waren Schule und Unterricht die eine große Konstante in ihrem Leben gewesen. Kindergarten, Vorschule, Grundschule, Highschool, College, immer weiter und weiter, bis sie in Dugans Seminar an ihre Grenzen gestoßen war und Connor, der in der 11. Klasse abgegangen war, um durch den Panamakanal nach Puerto Vallarta und wieder zurückzufahren und seither keine Schule von innen gesehen hatte, war das genaue Gegenteil. Mit ihm verbrachte sie diese wie Sirup dahinkriechenden Tage. Mit ihm erlebte sie den Wind im Gesicht und den Duft von Gras und Blumen und das wilde Gefühl, das man hatte, wenn man den Tag mit einem Bier und einem Schnaps begann. Und natürlich war er ein Scheißkerl und schon immer ein Scheißkerl gewesen und natürlich hasste sie ihn. Aber damals? Damals hatte sie gern schwarze Jeans, knöchelhohe Wildlederstiefel und ein enges T-Shirt mit der Aufschrift Homemade über dem Busen getragen und er hatte dann gesagt, Mann, Hale, du siehst einfach bombig aus, weißt du das? Wenn darin eine gewisse Ironie liegt, so ist sie an Haley verloren. Ironie ist nichts für eine, deren eigene Mutter sie ansieht, als würde sie sie am liebsten in kleine Stücke schneiden und an die Haie verfüttern, die sich einen Anwalt nehmen und vor Gericht erscheinen musste, und deren Erinnerung an den Abend der Abschlussfeier, als man ihre Anrufe zurückverfolgt, sie aufgespürt und in Handschellen abgeführt hat, in jeder Minute eines jeden Tages wie langsam tropfende Säure ist. Und die gute Nachricht? Sie ist nicht im Gefängnis. Dort war sie nur eine Nacht, bis ihre Tante Sissy die Kaution gestellt hat. Ihre Mutter hat sich geweigert. Im Augenblick arbeitet sie als Verkäuferin bei Nordstrom Rack in Pocresic Falls, um die $10,000 abzustottern, die der Richter ihr aufgebrummt hat, zusätzlich zu den 3 Jahren Bewährung, von denen noch 2,5 Jahre ausstehen, und den Sozialstunden, die sie zu leisten hat. Am Hibernia College wird niemand mehr auch nur ein einziges Wort mit ihr reden, nicht dass das besonders schlimm wäre. Und Pocresic Falls liegt 25 Kilometer südlich von Hibernia, gerade weit genug, um denen nicht ständig über den Weg zu laufen. Sie ist natürlich ganz auf sich allein gestellt und so tief unten, dass sie manchmal denkt, sie wird es nicht schaffen, jemals wieder nach oben zu kommen. Aber sie bemüht sich. Und jeder dahinkriechende Tag entfernt sie ein Stückchen weiter von der Arena und den Albträumen, aus denen sie im ersten Monat jede Nacht hochgeschreckt ist. Sie hat ein spottbilliges Apartment über einem Second-Hand-Laden und um die Ecke gibt es eine beinahe erträgliche Bar, wo sie einen Typen kennengelernt hat, der am Wochenende dort Pool spielt. Er fährt einen Ford Saturn. Und wenn er je und eines Tages, ungefähr 2 Wochen vor Weihnachten, im Laden geht es zu wie im Irrenhaus, sieht sie von der Kasse auf und wer steht hinter der Kundin, die gerade an der Reihe ist? Stephanie Joyner. Stephanie hat sie noch nicht gesehen, weil sie den Kopf gesenkt und im Kopf die Preise auf den Etiketten addiert hat und so kann Haley sich zusammennehmen und die Übelkeit, die ihr in die Kehle steigt, hinunterschlucken. Stephanie sieht, sofern es möglich ist, noch schlimmer aus als auf dem College. Ihr Haar ist ganz kurz, als wäre sie die Sünderin, nicht Haley, und sie trägt einen weißen Parka, in dem sie aussieht wie Ice Cube in Boys in the Hood. Das hilft. Aber trotzdem. Die Kundin vor ihr ist mittelalt, hat so viele Schuppen, dass sie aussieht, als wäre sie in einen Graupelschauer gekommen und braucht eine Ewigkeit, um Kreditkarte und Führerschein hervorzukramen. Und als sie endlich ihre Einkaufstüten nimmt und beiseite tritt, steht Stephanie vor Haley und starrt sie an, als wäre sie in Saw 2 oder so. Jingle Bell Rock klimpert aus den verborgenen Lautsprechern. Überall riecht es nach dem weihnachtlichen Lufterfrischer mit Zimtaroma, den der Abteilungsleiter im Viertelstundentakt versprüht, und das Licht der Deckenbeleuchtung ist grell, macht alle Augen matt und verwandelt Gesichter in Totenmasken. Für einen Augenblick steht Stephanie bloß da, im Arm lauter hässliche Röcke und noch hässlichere Pullover, dann macht sie kehrt und stellt sich an der nächsten Kasse an. Und schon steht eine andere Kundin da, und danach die nächste. Stell dir vor, wen ich vor 10 Minuten im Geschäft gesehen habe. Wen denn? Stephanie Joyner. Wer ist das? Als hätte ich ein A auf dem Pullover. Wovon redest du? Oder ein B? Wohl eher ein B. Hä? Wer ist Stephanie? Weiß nicht, irgendeine Tussi. Im Ernst, wer ist sie? Wirklich? Ja. Sie ist niemand. Warum redest du dann von ihr? Weiß nicht. Vielleicht, weil ich auch niemand bin. Sag sowas nicht. Tu ich aber. Bombig von T.C. Boyle. Aus dem Amerikanischen von Dirk van Gusteren. Gelesen von Florian Lukas. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2020.